niemand wird so wieder werden, so wie er mal war zuvor. Niemand kommt zweimal auf Erden durch ein und dasselbe Tor. Niemand kann zurück sich regen, weil er immer reifer wird. Niemand kann sich frei bewegen, hat er sich einmal verirrt. Jeder lebt sein eigenes Leben, atmet ein und atmet aus, will sich nicht dem Schmerz ergeben. Bleibt ewig ein Wanderer auf der Suche nach dem Neuen. Niemand wird so wieder werden, so wie er mal war zuvor. Niemand kommt zweimal auf Erden. Sein eigenes Leben, atmet ein und atmet aus, will sich nicht dem Schmerz ergeben.